Das Tauziehen zweier Parteien, der einen für, der anderen gegen den Bombeneinsatz, wurde bald entschieden. Die Bombe wurde in Hiroshima eingesetzt. Darüber berichtet die nächste Sendung dieser Hörfolge am 24. April. Wir setzen unser Programm nun fort mit der zweiten Sendung einer dreiteiligen Hörfolge der Reihe Geschichte, in der wir anhand von Dokumenten und zeitgenössischen Berichten die Entwicklung von der Kernspaltung zur Wasserstoffbombe schildern. Die Folge heute beschäftigt sich mit dem Einsatz der Hiroshima-Bombe und den Folgen. Im Mai 1945 standen die amerikanischen Atomwissenschaftler kurz vor dem Ziel. Die Bombe war so gut wie fertig. Aber was sollte mit ihr geschehen? Das nationalsozialistische Deutschland, gegen das die Bombe eingesetzt werden sollte, hatte die Waffen gestreckt. Es kam als Abwurfgebiet nicht mehr in Betracht. Nur zwischen den USA und Japan ging der Kampf noch weiter. Die Frage war, sollte, was eigentlich für Deutschland bestimmt gewesen war, nun auf dem ostasiatischen Kriegsschauplatz erprobt werden? Die amerikanischen Militärs waren in der Mehrheit dafür. Denn nicht nur in den Atomlabors war die Arbeit fast beendet, auch die militärische Planung war zu diesem Zeitpunkt, im Frühjahr 1945, nahezu abgeschlossen. Ein halbes Jahr hatten die militärischen Vorbereitungen gedauert. Im Herbst 1944 waren die besten Flugzeugpiloten der US-Luftwaffe auf dem abgelegenen Großflugplatz Wendover in der Salzwüste von Utah zu einem Sonderkommando zusammengezogen worden, das Sonderkommando 509. 15 Maschinen des Typs B-29, des damals größten Bombenflugzeugs der USA, wurden dem Sonderkommando zugeteilt. Außer dem Kommandeur, Oberst Tibbetts, kannte keiner der Piloten das Ziel der Ausbildung. Oberst Tibbetts sagte bei der Begrüßung seiner Gruppe: Sie sollen nur eins wissen. Unser Einsatz, den wir hier ausprobieren, verkürzt den Krieg um mindestens ein halbes Jahr, wenn er erfolgreich sein wird. Bitte stellen Sie keine weiteren Vermutungen an. Ich danke Ihnen, meine Herren. Aus dem, was die Piloten sahen und hörten, konnten sie nur eines schließen. Sie würden eine besonders schwere Last transportieren müssen. Denn die 15 Riesenbomber waren umgebaut. Panzerung, Bordkanonen und selbst die Maschinengewehre waren herausgenommen, bis auf ein Zwillings-MG im Heck. Die Mannschaften hatten Tag für Tag die gleiche Aufgabe. Langstreckenflüge bis zu 12 Stunden, Anstieg auf 10.000 Meter Höhe, Abwurf schwerster Probebomben, und sofort danach eine scharfe Wende von 160 Grad. Doch dann, Mitte Januar 1945, wurden 10 Maschinen des Sonderkommandos auf die Insel Kuba verlegt. Das Flugtraining blieb das gleiche. Neu war nur dies. Langstreckenflüge über See. 2500 Kilometer hin und 2500 Kilometer zurück. Die Besatzungen wussten, es gab nur eine Einsatzstrecke dieser Art. Von den Marianeninseln im Pazifik nach Japan. Was sie jedoch nicht wussten, General Groves, der militärische Leiter des amerikanischen Atomwaffenprojekts, hatte angeordnet, dass 4 japanische Städte vorerst nicht mehr angegriffen werden durften. Die Städte Kokura, Niigata, Nagasaki und Hiroshima. Diese Städte sollten geschont werden, bis die Atombomben einsatzbereit waren. Sie waren ausersehen als erste Ziele der neuen Vernichtungswaffe. General Groves war entschlossen, seinen Plan durchzusetzen. Gegen alle Widerstände. Gegen die zahlreichen Gegner, die den Einsatz von Atombomben in diesem Stadium des Krieges grundsätzlich ablehnten. Da war zum Beispiel der Physiker Leo Szilard. Derselbe Szilard, der sich zu Beginn des Krieges so sehr für den Bau der Bombe eingesetzt hatte. Und wie er damals Professor Einstein um Unterstützung für den Bombenbau gebeten hatte, so wandte er sich jetzt, 5 Jahre später, wieder an den berühmten Professor, um mit seiner Hilfe die Fertigstellung der Bombe zu verhindern, ihren Einsatz unmöglich zu machen. Wieder schrieb Einstein an den Präsidenten Roosevelt. Doch seine eindringliche Mahnung erreichte den Präsidenten nicht mehr. Roosevelt starb am 12. April 1945. Und Harry Truman, Roosevelts Nachfolger, erfuhr erst nach seiner Amtseinführung von dem Atomwaffenprojekt. Jetzt drängten die Fürsprecher des Atombombeneinsatzes den neuen Präsidenten auf eine schnelle Entscheidung. Allen voran General Groves. Sollen 150.000 Mann jahrelang umsonst gearbeitet haben? Sollen Milliarden Dollar umsonst ausgegeben worden sein? Soll das wirksamste Instrument unserer Macht verborgen bleiben? Die Bombe muss fertig werden, ehe der Krieg aus ist. Wir dürfen keinen Tag verlieren. Doch auch die Gegner der Atombombe schwiegen nicht. So erklärte der Physiker Leo Szilard immer wieder: Während des ganzen Jahres 1943 und eines Teils von 1944 war es unsere größte Sorge, dass die Deutschen eine Atombombe vor unserer Landung in Europa fertigstellen könnten. 1945 aber, als wir aufhörten, uns Sorgen darüber zu machen, was die Deutschen uns antun könnten, begannen wir uns besorgt zu fragen, was die Regierung der Vereinigten Staaten wohl anderen Ländern antun könnte. In Chicago wurden mehrere Komitees gegründet, die sich gegen den Abwurf der Bombe über Japan einsetzten. Darunter das sogenannte Frank-Komitee unter dem Vorsitz des aus Deutschland emigrierten Nobelpreisträgers James Frank. Noch vor dem ersten Bombentest in der Wüste von Neumexiko veröffentlichte das Komitee den berühmt gewordenen Frank-Report. Darin wurden dem amerikanischen Kriegsminister Möglichkeiten aufgezeigt, wie man den Einsatz der Bombe würde vermeiden können, ohne dass die langjährigen Vorarbeiten als sinnlos betrachtet werden mussten. Der Vorschlag lautete: Kein Bombenabwurf. Stattdessen Testzündung einer Atombombe in Anwesenheit einer japanischen Delegation, die sich auf diese Weise von der verheerenden Wirkung der neuen Schreckenswaffe und damit von der Sinnlosigkeit einer weiteren Kriegführung überzeugen sollte. Der Frank Report schloss mit den Worten: Wir glauben, alle diese Erwägungen sprechen gegen die Anwendung nuklearer Bomben gegen Japan. Es gab genügend Stimmen in den USA, die vor den unabsehbaren Folgen der Atombombe warnten. Doch die Verfechter der Bombe hatten ebenfalls Gründe, mit denen sie den Einsatz gegen Japan befürworteten. Sie wollten den Krieg gegen Japan schnell beenden. Einer der Befürworter war Professor Robert Oppenheimer, der an der Entwicklung der Atombombe maßgeblich beteiligt war. Er hielt es nicht für ausreichend, einer japanischen Delegation die furchtbare neue Waffe nur vorzuführen. Seine Worte später: Die Explosion einer dieser Bomben als Knallfrosch in der Wüste hielten wir nicht für sehr wirksam. Leo Szilard versuchte nun, den Einsatz der Bombe mit einem anderen Hinweis zu verhindern. Wenn die Bombe einmal als Kriegsrüstung eingeführt ist, wird man der Versuchung, sie auch bei kommenden Kriegen einzusetzen, kaum mehr widerstehen können. Deshalb wird die Nation, die den Präzedenzfall für eine Anwendung dieser neu entfesselten Naturkräfte zu Vernichtungszwecken schafft, die Verantwortung zu tragen haben. Sie öffnet damit das Tor für Verwüstungen unvorstellbaren Ausmaßes. Doch auch dieser Appell Szilards verhallte ungehört. Die Dinge nahmen ihren Lauf. 16. Juli 1945. In der Wüste des amerikanischen Bundesstaates Neumexiko wird zum ersten Mal eine Atombombe gezündet. Die erste Testexplosion. Alles verläuft planmäßig. Kurze Zeit später rattert in der Befehlszentrale der US-Luftwaffe der Fernschreiber: An General Carl Spatz, kommandierender General der US Air Forces. Erstens: Das Sonderkommando 509 des 20. Luftwaffengeschwaders wird seine erste Spezialbombe, sobald das Wetter einen Sichtanflug zulässt, um den 3. August herum auf eines der folgenden Ziele werfen: Hiroshima, Fukuoka, Niigata, Nagasaki. Damit militärisches und ziviles wissenschaftliches Begleitpersonal vom Kriegsministerium Wirkung und Explosion der Bombe beobachten kann, werden weitere Flugzeuge die Maschine, die die Bombe trägt, begleiten. Zweitens: Weitere Bomben werden auf eines der oben erwähnten Ziele geworfen werden, sobald sie von der Projektleitung fertiggestellt sind. Zu diesem Zeitpunkt ist niemand mehr in der Lage, das Unternehmen zu verhindern. 5. August 1945. Der Wetterbericht sagt gutes Flugwetter voraus. Die Besatzungen des Sonderkommandos 509 werden mit ihrem Geheimauftrag bekannt gemacht. 6. August. Die 10.000 Pfund schwere Bombe wird in einem Spezialwagen zum Flugzeug transportiert. Das Bodenpersonal hieft sie in den Bombenschacht. Die Besatzungen werden zu einem kurzen Gottesdienst zusammengerufen. Der Militärpfarrer spricht ein Bittgebet für den bevorstehenden Massenvernichtungseinsatz. Wir bitten dich, allmächtiger Vater, denen beizustehen, die sich in die Höhen deines Himmels wagen. 6. August, 1.15 Uhr. Auf dem Rollfeld dröhnen Motoren. Drei Wetterflugzeuge starten. Sie fliegen dem Bombenflugzeug voraus. 2 Uhr. Die Besatzung des Atombombenträgers geht zu ihrer Maschine. Enola Gray steht auf dem Rumpf. Der Name des Flugzeuges. Pilot der Enola Gray ist Oberst Paul Tibbetts. Die Motoren werden angelassen, müssen warm laufen. 2.45 Uhr. Die Bremsklötze werden entfernt. Die Enola Gray bewegt sich, schwenkt in die Rollbahn ein. Noch ein kurzer Halt, dann Vollgas. Die Maschine wird schneller und schneller. Der Start ist gefährlich. Die Bombe und 30.000 Liter Benzin für 13 Flugstunden geben der Maschine ein Übergewicht von 15.000 Pfund. Erst auf den letzten Metern der Rollbahn hebt sie vom Boden ab. Als die Enola Gray mit Kurs auf Japan startet, weiß noch niemand, welches der vier möglichen Ziele sie anfliegen wird. Erst die Nachricht der Wetterflugzeuge soll die Entscheidung bringen. Dann kommt der Funkspruch. An Enola Gray. Wolkenfreier Himmel mit bester Sicht über Hiroshima. Damit ist das Schicksal dieser Stadt besiegelt. Die Bombe wird erst während des Fluges scharf gemacht. Captain Lewis, der Co-Pilot der Enola Gray, notiert in sein Stundenbuch. Um 7.30 Uhr ist die Bombe zum Abwurf vorbereitet. Sie hat jetzt ein Eigenleben. Es ist ein komisches Gefühl, sie direkt hinter sich zu wissen. Wir beginnen auf die Höhe von 10.000 Metern zu steigen. Nun, Leute, dauert es nicht mehr lange. In Hiroshima ist es an diesem Montagmorgen des 6. August 1945 wie an jedem anderen Tag. In den großen Seiden- und Baumwollfabriken wird gearbeitet. Kinder gehen zur Schule, in den Straßen ist Hochbetrieb. Dann heulen die Sirenen. Flugzeugalarm. Als die Beobachter in der Radarzentrale jedoch nur drei Flugzeuge auf ihrem Schirm ausmachen, lassen sie wieder Entwarnung geben. Es ist kurz nach 8 Uhr. Die Menschen verlassen Keller und Schutzräume, beruhigt, dass kein Bombenangriff stattgefunden hat. Nur ein einziges Flugzeug brummt in großer Höhe über der Stadt und ihren 250.000 Einwohnern. Kaum jemand blickt nach oben. 8.14 Uhr. In der Kanzel des Flugzeuges, der Enola Gray, gibt Oberst Tibbetts das kurze Kommando. Die Bombe wird ausgeklinkt. Fällt. 45 Sekunden. Sie explodiert in einer Höhe von 600 Metern. Co-Pilot Lewis schreibt wenig später in sein Stundenbuch: Ich zog das Flugzeug in eine Kurve, sodass wir die Ergebnisse beobachten konnten. Vor unseren Augen spielte sich zweifellos die größte Explosion ab, die ein Mensch jemals gesehen hat. Die Stadt war zu 9/10 von einem sich aufblähenden Qualm bedeckt und von einer riesigen Rauchsäule, die in weniger als 3 Minuten auf 10.000 Meter stieg, dann weiter bis auf mindestens 17.000 Meter. Ich bin sicher, die gesamte Besatzung fühlte, dass dieses Erlebnis gewaltiger war, als es sich je zuvor irgendein Mensch hatte vorstellen können. Es schien geradezu unbegreiflich zu sein. Wie viele Japaner haben wir umgebracht? Mein Gott, was haben wir getan? Durch Funkspruch verständigt der Pilot der Enola Gray die Kommandostelle auf der Pazifikinsel Tinian, dass das Unternehmen nach Plan verlaufen sei. Stunden später erreicht die Nachricht General Groves und den Generalstabschef. Bald danach erhält Kriegsminister Stimson eine genaue Beschreibung des Angriffs. Sie alle sind stolz auf den Erfolg, auch der Präsident Harry Truman. In seinen Memoiren schreibt er: Ich war tief bewegt. Ich rief Minister Burns. Dann sagte ich zu den Umstehenden: Das ist das größte Ereignis der Geschichte. Das größte Ereignis der Geschichte hatte in Hiroshima das größte Entsetzen der Geschichte ausgelöst. Augenzeugen, die die Katastrophe überlebten, gaben später erschütternde Berichte. Nach der Explosion wurde Hiroshima von einer riesigen, wogenden Wolke von Rauch und Staub verdunkelt. Wassertropfen, groß wie Murmeln, fielen aus dem Turm von Staub, Hitze und emporgewirbelten Trümmern, der sich über der Stadt erhob. Die Straßen waren meterhoch mit Trümmern der zusammengestürzten Häuser bedeckt. Als der Staub sich nach Stunden legte, war ein Gebiet von 4 Quadratkilometern dem Erdboden gleichgemacht. Nur ein paar sehr dicke Mauern ragten noch auf. Die Flammen rasten die Straßenzüge entlang. Tausende flohen in panischer Furcht. Vielen waren Haar und Augenbrauen abgesenkt. Von von ihren Gesichtern und Händen hing die Haut in Fetzen. Manche erbrachen sich im Laufen. Menschen hasteten an mir vorbei, wie schreckliche Gespenster aus dem Totenreich. Die Haut hatte sich in dicken Streifen von Gesicht und Brust und Beinen abgeschält. Das rohe Fleisch darunter war von tiefem Rot, manchmal schwarz. Andere hatten buchstäblich keine Gesichter mehr. Nur schwarze Wülste von verkohltem Fleisch, in dem Nase, Mund und Augen kaum zu unterscheiden waren. Sie gaben grässliche, kurze, tierische Laute von sich, als seien sie schon über das Schreien hinaus. Ein Mann stolperte auf verkohlten Beinstümpfen und trug einen toten Säugling mit dem Kopf nach unten. Auch dessen Beine waren schwarz gebrannt. 100.000 Menschen waren getötet worden. Und es gab niemanden, der den Verletzten helfen konnte. Allein 42 Krankenhäuser waren in Trümmer und Staub versunken. Viele Menschen, die durch Druckwelle oder Verbrennungen nicht sofort getötet wurden, starben nach Tagen, Wochen, Monaten oder noch nach Jahren an den Folgen der radioaktiven Strahlen. 3 Tage später explodierte über Nagasaki eine zweite Atombombe. In beiden Städten, in Hiroshima und in Nagasaki, wurden zusammen fast 200.000 Menschen sofort getötet. Zehntausende waren zum Tode verurteilt und gingen langsam und qualvoll an den Verletzungen und Strahlenschäden zugrunde, die sie bei dem Bombenabwurf erlitten hatten. Nach jüngsten Schätzungen beträgt die Gesamtzahl der Opfer über 400.000. 2 Tage nach dem Abwurf der zweiten Bombe bot die japanische Regierung die bedingungslose Kapitulation an. Die Atombombe hatte also ihren militärischen Zweck erfüllt. Aber schon damals waren viele Menschen überzeugt, dass der Preis, mit dem die Amerikaner ihren Sieg erkauft hatten, zu hoch war. Die deutschen Atomwissenschaftler, die in England interniert waren und die mit den Möglichkeiten einer solchen Waffe doch vertraut sein mussten, hielten die Meldung zunächst für einen Bluff. Der deutsche Physiker Dr. Backe notiert in sein Tagebuch: So verging die Zeit mit Diskussionen, bis wir im Nachrichtendienst um 21 Uhr zweifelsfrei erfuhren, dass die Amerikaner und die Engländer die Atombombe wirklich besitzen. Und jetzt ist die Bombe in Japan bereits eingesetzt. Von 300.000 toten Japanern ist die Rede. Der beklagenswerte Professor Hahn. Er erzählte uns, dass er schon damals, als er zum ersten Mal erkannte, welche furchtbaren Wirkungen die Uranspaltung haben könne, mehrere Nächte lang nicht geschlafen und erwogen habe, sich das Leben zu nehmen. Eine Welle der Empörung ging durch die ganze Welt. Aber die Entwicklung ließ sich nun nicht mehr rückgängig machen. Das zeigte sich ganz deutlich im August 1949. Ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug stellte fest, dass auch in der Sowjetunion eine Atomtestexplosion stattgefunden hatte. Damit bewahrheitete sich, was der Frank Report schon 1945 vorausgesagt hatte. Wenn unmittelbar nach der ersten Demonstration nicht ein internationales Abkommen zustande kommt, dann wird es einen fliegenden Start für ein endloses Atomwettrüsten geben. Doch für derartige Einsichten war es zu spät. Und so konnte Professor Albert Einstein nur noch mit Schrecken feststellen: Der Rüstungswettlauf zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion nimmt hysterischen Charakter an. Auf beiden Seiten werden die Mittel zur Massenausrottung mit fieberhafter Hast vervollkommnet. Und am Horizont taucht immer deutlicher die allgemeine Vernichtung auf. Lange hatte es den Anschein, als würden die Aufrufe, zur Vernunft zu kommen, ohne Echo bleiben. Erst im Sommer 1963 entschlossen sich die USA, Großbritannien und die Sowjetunion, in Zukunft alle Kernwaffenversuche auf und über der Erde einzustellen. Doch auch das war nur ein Teilerfolg. Denn 2 der 5 Atommächte, Frankreich und die Volksrepublik China, weigerten sich und weigern sich auch heute noch, dem Abkommen beizutreten. Und die beiden Großmächte, die USA und die Sowjetunion? Nun, in ihren Forschungszentren sind die Atomwaffen während der letzten Jahrzehnte immer wieder verbessert worden. Verbessert, das heißt, sie wurden in ihrer Wirkung und Reichweite um ein Vielfaches verstärkt. Zurzeit lagern bei den Großmächten Vorräte von Atomwaffen in solcher Menge, dass man mit einem Bruchteil davon alles Leben auf der Erde auslöschen könnte. Die Politiker in Ost und West sind sich längst darüber im Klaren, was ein Atomkrieg bedeutet. Dass keine beteiligte Nation einen solchen Krieg überleben würde. Dennoch gehen auch in den USA und in der Sowjetunion die Atomtests unter der Erde weiter. Andererseits? Im Juni 1973 schlossen die USA und die Sowjetunion ein Abkommen zur Verhinderung eines Atomkrieges, den vielleicht wichtigsten Vertrag nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Vielleicht ist damit die Zeit angebrochen, von der Professor Edward Teller, der Konstrukteur der amerikanischen Wasserstoffbombe, schon vor Jahren sagte: Erst wenn die Bomben so groß sind, dass sie alles vernichten können, werden die Menschen wirklich erschrecken und politische Vernunft annehmen. Auf der